WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic im Studio. Herzlich willkommen. Und wir hören gleich die Geschichte eines Mannes, der sein Leben ganz der Rockmusik verschrieben hat. 75 Jahre alt ist er heute. Tagsüber verkauft er Ersatzteile für Aufzüge und abends besucht er Rockkonzerte. Seit 50 Jahren geht das schon so. Und es hört auch nicht auf, nachdem seine Ohren nicht mehr mitspielen. Besser gesagt, nachdem ein Ohr nicht mehr mitspielt. Bei einem der berühmten Abschiedskonzerte der Band The Who macht es plötzlich plopp auf dem linken Ohr. Ja, und das war es dann mit dem Hörgenuss. Aber das soll es eben noch nicht ganz mit den Konzerten gewesen sein. Unser Held braucht dafür allerdings Hilfe von anderen. Da setzt er einerseits auf seinen Bruder, mit dem er schon ewig nichts mehr zu tun hatte. Und andererseits setzt er auf Roger Daltrey, den Sänger von The Who, der tatsächlich gleich in diesem Hörspiel auftauchen wird. Gute Unterhaltung. Off of Who's Next is a number called Barbara O'Reilly. Wie mein Bruder während eines Konzerts von The Who auf einem Ohr taub wurde. Es ist wahr. Ich schwöre es. Es passierte bei dem Song Baba O'Reilly. Out here in the fields, I fought for my meals. I get my back into my living. I don't need to fight to prove I'm right. Im Gegensatz zu mir, der diese maßlos übersteuerte barbarische Musik nicht leiden kann, geht mein Bruder noch immer auf Rockkonzerte, obwohl er 75 ist. Tagsüber verkauft er Ersatzteile für Aufzüge. In der Früh notiert er seinen Tagesdurchschnitt mit einem alten Bleistiftstummel in ein kleines Notizbuch, das, wie er, bessere Tage gesehen hat. Diese Arbeit macht er seit 50 Jahren mit nur wenigen Wochen Urlaub und ohne jegliche Beförderung. Seine Bosse kamen und gingen. Ja. Und die Letzten sind 40 Jahre jünger als er. Und alle diese Idioten, die fragen mich, warum ich nicht einfach in Pension gehe. Aber ich bin fit. Ja, mehr oder weniger. Die Gehirnkolben tuckern, sagen wir, mit 40% Kapazität. Die dürfen mich nicht feuern. Weil ich bin ein Working Class Hero aus der Steinzeit. A Working Class Hero is something to be. Also. Fuck you von wegen Ruhestand, ihr schwarzsinnigen Wichser. Don't cry, don't raise your eye. It's only. It's only teenage wasteland. Mein Bruder erkennt sich darin. In seinem Herzen gibt's einen speziellen Platz für die Legenden der 60er Jahre. Und in dieser schicksalhaften Septembernacht, von der ich hier erzähle, kauft er sich einen Orchesterplatz für ein weiteres dieser berühmten Abschiedskonzerte der alten Rock'n'Roll-Knacker. Teenage wasteland. Teenage wasteland, teenage wasteland, yeah, teenage wasteland. There are wasted. The Who is four musicians who came up in the 60s. I formed the band in 1962. Firstly, with John Entwistle joining the band. John introduced me to Pete Townshend. Pictures of Lilith made my life so wonderful. The Who sind eine englische Rockband, gegründet 1962 von Roger Daltrey, Vocals, Happy Jack wasn't old, but he was bad. John Entwistle, Bass, Pete Townshend, Guitar, und Keith Moon, Drums. And we went on like that for about a year, 18 months. I know you deceive me, now here's a surprise. The Who haben etwa 100 Millionen Platten verkauft und waren mit 27 Singles in den Top 40 in England und in USA. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. 17 Top 10 Alben, 18 Goldene, 12 Platin und 5 Multiplatin-Alben allein in den USA. Und sie sind vor allem sehr, sehr fucking laut. Yeah! It's a strange thing about youth. You want your car to be louder because it feels like it's going faster. You want the band to be louder because the music will have more drive. Man will, dass die Band lauter ist, weil die Musik dann echten Drive hat, sagt Roger Daltrey. Obviously, you get to a point where the volume becomes so ridiculous. Irgendwann wird die Lautstärke lächerlich. Und extrem aggressiv. Barbaren, Hunnen, Troglodyten, Kannibalen. The Who. Sie zerschlagen ihre Gitarren auf dem Boden oder auf den Köpfen von Groupies, die versuchen, die Bühne zu stürmen. The Exodus is here. The happy ones are here. Let's get together, before we get much older, before we get much older. Bevor er noch älter wird, strebt mein Bruder danach, jünger zu werden. Er kauft Plätze ganz vorne, direkt unter den gewaltigen Verstärkertürmen und plötzlich, mitten in Baba O'Reilly... Oh oh. Shit. Es ist wie wenn du in einem Düsenjet sitzt und der Krach deinen Trommelfellen schwer zusetzt. Erst als er nach 3 ohrenbetäubenden Stunden die Konzerthalle verlässt, wird ihm langsam klar. Mein linkes Ohr ist futsch. Fuck. Er hat auf einmal eine Schwachstelle, einen Riss in seiner Rüstung, den seine Chefs ausnutzen können, um ihn in Vergessenheit zu schießen. Ein totes Ohr. Er wird einen Spezialisten aufsuchen müssen, der mit einem Gerät seine Hörkraft misst. 0 von 0. Und sehr bald dämmert ihm, im Alter von 75 Jahren hört er für den Rest seines Lebens nur noch Mono. In Age Wasteland, yeah. In Age Wasteland. In Age Wasteland, yeah. In Age Wasteland. Von nun an nennen ihn Freund und Feind nur noch bei seinem Spitznamen Mono. Wie mein Bruder während eines Konzerts von The Who auf einem Ohr taub wurde. Die neue Single von David Zane Meyrowitz. Man muss um ihn herumgehen auf seine rechte Seite, wenn man will, dass er einen hört. Oder links bleiben, wenn man das nicht will. Wenn man laut genug spricht, spürt er die Vibrationen. Aber es ist, als ob einer der Lautsprecher ausgefallen ist. Das Schlimmste daran, oder sogar das Beste, ist, dass er auf der linken Seite die hohen Frequenzen überhaupt nicht wahrnimmt. Was in jedem Fall bedeutet, dass er Frauen nicht so gut hört wie Männer. Da er aber sein Alltagsleben mit 2 schrillen Frauen teilt und einer neuen Chefin auf der Arbeit, Lady Boss. Der Mann ist mit seinen 75 eine Belastung geworden. Aus unerklärlichen Gründen, mit größter Wahrscheinlichkeit ein Versagen seiner Körperersatzteile, ist er taub geworden. Kunden beklagen sich, dass Sie ihm eine Frage stellen und er sagt Ihnen nur, Sie müssen sich an sein rechtes Ohr wenden. Dann werden Sie ungeduldig und ehe man es sich versieht, ist der Deal geplatzt. Ich habe ihn gefragt, warum er kein Hörgerät trägt. Und er sagte, das würde sein Profil verschandeln. Mit 75. Barbara O'Reilly. Pete wrote Barbara O'Reilly about the debris that was left after Woodstock. Ja, Baba O'Reilly handelt von dem ganzen Abfall, der nach Woodstock zurückblieb. When the 500,000 people left the field, the field was just full of rubbish. You know, the Teenage Wasteland was based on what they'd left behind. Teenage Wasteland bezieht sich auf das, was sie da zurückgelassen hatten. Mein Bruder wird es nicht vermissen, mich nicht mehr Stereo zu hören. Wir haben seit einer Ewigkeit kaum miteinander gesprochen, vor allem weil sich unsere Welten vor langer, langer Zeit getrennt haben. Wir leben seit einem halben Jahrhundert in unterschiedlichen Ländern auf weit entfernten Kontinenten. Er in einem Wunderland, dort wo fast alles anders ist, wo es noch immer möglich ist, mit 75 einen Job zu behalten. Wir sprechen täglich in unterschiedlichen Sprachen. Wir teilen nicht die gleichen Interessen. Und es gibt nichts, null, worüber wir uns austauschen könnten. In der Steinzeit, als wir Kinder waren, waren alle Aufnahmen Mono. In den frühen 50ern durften wir uns eine Platte pro Woche kaufen. Shellacks. Sie waren sehr zerbrechlich und man durfte sie nicht fallen lassen, oder... Du verdammter Idiot! Du hast dich auf Bo Diddley gesetzt! Aber meistens lebten wir in kindlicher Harmonie. Naja, er verprügelte mich manchmal. Was das gute Recht eines älteren Bruders ist. Aber vor allem, weil er meinte, dass unsere Mutter mich bevorzugte. Und das stimmt. Obwohl er einen höheren IQ hatte als ich und damit prädestiniert war für Erfolg, hatte unsere radikale Mutter beschlossen, dass ich derjenige zu sein hatte, der es in der Welt zu etwas bringen muss. Und er würde nur im Hintergrund bleiben. Wenn Sie wissen wollen, warum, müssen Sie in den Bolschewiken-Himmel steigen und Sie fragen. Ich war plötzlich der Kluge, er war der Dummkopf, beschlossen und verkündet in einem hausgemachten Politbüro-Mama-Erlass. Und so geschah es. Er verkauft Fahrstuhlersatzteile und ich erzähle Geschichten. Mein Babybruder, der Märchenonkel, der sitzt allein in einer von Ratten verseuchten Dachkammer in einer Sackgasse und fabuliert. Und worüber? Über all die Leute, die er zurückgelassen hat, die er gebumst, betrogen, verraten und verspottet hat. 70 ist er jetzt und erzählt noch immer Geschichten aus seiner Kindheit. Alles, was man nicht einmal einem Therapeuten zuflüstert, das verbreitet er. Nicht nur Pipi, Kaka, Fucky, Fucky-Zeug. Auch solches über unsere stalinistische Mutter, unseren Alkoholikervater und sogar über seine eigenen Kinder, die sich ducken, weil sie sich genieren und die sich fragen, welche Familiendelikatesse der alte Knacker als nächstes auskotzen wird. Und jetzt bin ich dran. Irgendwie hat er Wind bekommen von jener Nacht, als ich anfing... Als da einer meiner inneren Empfänger seinen Geist aufgab. Ich war in dem Konzertsaal, wippte auf meinem Sitzplatz im Rhythmus mit, als der Schlagzeuger plötzlich... One day when we were looking for a drummer, a little imp turned up at the front of the stage and told us that he was the right drummer for us. Eines Tages tauchte ein kleiner Wicht vor der Bühne auf und erklärte... And he could play better than the guy that we had sitting in for us at that time. Er sei der richtige Schlagzeuger für die Band. Er fängt an loszuschlagen, als hätte er keine Sticks, sondern einen Vorschlaghammer. Vor jeder Show, da mussten sie sein Schlagzeug einbetonieren und seine Füße an die Bühne ketten, sonst wäre der raus ins Publikum geflogen. Und er hämmert auf die Becken und bombardiert seine Trommeln und die anderen Musiker, die also Lautstärke rauf, nur um das Schlagzeug zu übertönen. Und sie brüllen die Wörter. Teenage Wasteland, Teenage Wasteland. Und ich springe auf und tanze auf meinem Sitz. Und ich brülle auch. Teenage Wasteland, Teenage Wasteland. Hat sie Brüller zu? Oh oh. Shit. Ich weiß also ganz genau, wer für mein Ohr verantwortlich ist. And his name was Keith Moon. Keith fucking Moon. Der Schlagzeuger von The Who. Und eines Tages werde ich ihn ausradieren. Ich werde ihn in die Vergessenheit trommeln, bevor ich abkratze. Und als Bruder Märchenonkel von meiner Tragödie erfährt, ruft er mich an? Kommt er zu meiner Rettung? Nein, nein, nein. Mein Herr Scheißbruder, der sitzt dort in seinem Rattenloch und überlegt sich nur, wie er Spaß aus meinem Elend machen kann. Ja? Ich? Falsche Nummer. Wenn du mich anrufst, kann das nur die falsche Nummer sein. Ja, glaubst du, ich sitze hier und tippe irgendwelche Nummern ein? Wer auch immer am anderen Ende der Leitung ist, wäre doch Bingo. Vielleicht funktioniert deine linke Gehirnhälfte genauso wie dein Ohr. Egal. Warum zum Teufel rufst du mich jetzt an? Nach 15 Jahren. 16. Ich war ein Jahr krank, das zählt nicht. Was willst du? Meine Zeit ist kostbar. Nur ein bisschen plaudern. Oh, red keinen Bullshit. Hör auf mit diesem fucking Auflegen. Dann sag mir, warum du mich anrufst. Also, ich habe einen neuen Boss. Eine Frau. Ha! Herzliches Beileid. Sie hat versucht, mich in den Ruhestand zu schicken, wegen der beschissenen Ohrgeschichte. Ich sage ihr, sie soll sich verbessern, da freut sie mich. Nach 50 Jahren treuer Dienste. Ein 75-Jähriger mit nur einem funktionierenden Ohr und einem halben Hirn? Was erwartest du denn? Ich brauche keine zwei Ohren, um beschissene Ersatzteile für Fahrstühle zu verkaufen. Und auch kein Hirn wahrscheinlich. Wie auch immer. Was hat das alles mit mir zu tun? Beeil dich, ich zähle die Herzschläge. Also, ich gehe damit vors Arbeitsgericht, ja? Die Gewerkschaft hat mich gnadenlos fallen lassen. Wie eine heiße Kartoffel. Nur mit 75? Hier, wo ich lebe, in einem zivilisierten Land, wärst du gezwungenermaßen schon seit 10 Jahren im Ruhestand. Warum zum Teufel tust du dir diesen Ärger an? Warum gehst du nicht einfach in Winterschlaf mit deiner Sammlung zerkratzter Shellacks, bis die Nadel für alle Ewigkeiten der Rille stecken bleibt? Wieso? Ich bin noch immer super fit. Kein Arbeitsrichter nimmt dir das ab. Die Scheiße ist, verstehst du, ich kann mir keinen Anwalt leisten. Du rufst mich nach Jahren des Schweigens an, um Almosen zu erbetteln. Leck mich am Arsch. Nein, leg nicht auf. Ich brauche dein Scheißgeld nicht. Und was brauchst du denn? Jemanden, der reden kann. Wörter verdrehen. Blöderweise bist du das. Ich? Ich bin kein Anwalt. Du bist aber ein beschissener Meister-Bullshit-Künstler. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich hab sonst niemanden. Komm, bitte. Tu mir den kleinen Gefallen. Und danach, da können wir ja wieder aufhören, miteinander zu sprechen, solange du willst. Meinetwegen für immer. Sogar länger. The Who. We were never a rock and roll band. We were never a rock and roll band. We were a soul band and a blues band. Roger sagt, The Who spielen kein Rock'n'Roll. Wie bitte? Was soll das? Pete's music is rock music. There's a whole difference with that and rock and roll. I woke up in Sie machen Rock Music, nicht Rock'n'Roll. Wo ist da der Unterschied? You know, when people say that The Who were the greatest rock and roll band in the world, that was always bullshit. The best rock and roll band in the world are Rolling Stones. Die beste Rock'n'Roll Band der Welt sind The Rolling Stones. But the best rock band in the world were The Who. Aber die beste Rock Band der Welt sind The Who. Kapiert? Was ich im Leben am meisten vermisse, weißt du, was ich im Leben am meisten vermisse? Die rechte Seite! Du bist auf meiner falschen Seite. Ich kann nur sehen, wie sich deine Lippen bewegen. Was sagst du? Ich hab gesagt, da bin ich, Alter, auf der anderen Seite der Brücke. Kannst du mich jetzt hören? Also, was ich im Leben am meisten vermisse, nach all diesen Jahren, ist... Oralsex. Die Jukebox. Eine Jukebox. Hör auf! Hör auf, mich wie den letzten Dorftrottel zu behandeln. Ich bin nicht der leidende Hauptdarsteller in deinem privaten B-Movie. Ich hab kein Wörtchen gesagt. Kann diesen Zynismus hören, der wie ein Hornissenschwarm durch dein Hirn summt. Du war das doch immer. Du liest Bücher und ich schaue Fußball. Du hast in der Schule eine Klasse übersprungen und ich bin sitzen geblieben. Na und? Du bist zur Uni gegangen, ich habe Fahrstuhlersatzteile verkauft. Du bist über den ganzen verdammten Erdball gereist und ich? Ich hocke im Elternhaus und wische die Kognakkotze vom Alten auf. Und immer meinst du, ich sei, wie sagen wir, ja, ich sei unter deiner Würde. Bist du auch. Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Ich habe mit mir selbst gesprochen. Genau, genau. Du bist immer dein liebster Gesprächspartner. Die Jukebox. Das war so ein Neon-Roboter, den du bei jeder Wahl mit wertvollen geheimen Daten füttern musstest. Du steckst eine Münze in den Schlitz und dann hast du die Auswahl zwischen Hunderten von Titeln. Also sendete dein Gehirn Signale an deine Finger und die tippen einen Zahlencode auf die Brust dieses Neon-Roboters und du sagtest zu ihm, wenn du glaubst, du kannst mich heute wieder dazu verführen, Doris Day zu spielen, dann irrst du dich, weil ich nämlich längst zu Chuck Berry übergelaufen bin. Und als dann die Platte auf den Teller fiel, war es... Doris fucking Day. Ich selber habe immer nur eine Münze reingesteckt und dann ziellos auf die Knöpfe gedrückt. Was immer läuft, das läuft. Ja. Damit musste ich umgehen. So habe ich mein ganzes Leben lang zu handeln versucht. Nicht wie unsere Mama entschied, sondern Risiken eingehen, würfeln. Ich zog es vor, mit dem Unbekannten zu flirten. Weil du immer mehr Vorstellungskraft hattest als ich. So wie unsere Mutter es festgelegt hatte. Damit musst du umgehen, Märchenonkel. Also zur Sache. Welche Sache? Die Sache. Morgen früh, da wird sie mit allen Waffen in der Arbeitsverhandlung gegen mich schießen. Das weiß ich, diese neue Chefin. Die will mich um jeden Preis loswerden. Ich bin alt, ja? Behindert. Untauglich. Das klingt, als würdest du ihr zustimmen. Na, ich bin es doch nicht gewöhnt, zu meiner eigenen Verteidigung zu sprechen. Weil ich, ja, weil ich normalerweise mit allen Vorwürfen, die man mir macht, irgendwie einverstanden bin. Schwachsinn. Warum schießt du nicht zurück? Was? Ich? Ja. Wie wir es als Kinder gelernt haben. Wie wir es in den 60ern auf der Straße gemacht haben. Ja, ja, ja. Statt einfach auf deinem Arsch zu sitzen und deine Defekte zu katalogisieren. Als würden sie in deinen Kopf getrommelt, um dich kriechen zu lassen. Um deine Instinkte zu zerstören. Wehr dich. Das ist Familientradition. Nimm dir ein Beispiel an unseren Bolschewiken-Eltern. Vielleicht das Einzige, das sie uns geben konnten. Wenn die Gewerkschaft sich nicht für dich gegen die Bosse einsetzen will, Tu es selber. Wirf ihren Stiefel von deinem Nacken ab. Steh auf und tritt ihnen in die Eier. People try to put us to town. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. They say do look awful. Talking about my generation. But I die before I get old. Alt werden? I deal with it just like everybody else does. It's hard to maintain. Why don't you all fade away? You know, the body's starting to creak. It doesn't travel so well as it used to. Klar, der Körper fängt an zu knacken. I'm trying to cause a big sensation. Aber I've been very lucky. For some reason or another, my voice has gained from age. My generation, baby. Rogers Stimme hat mit dem Alter an Fülle und Qualität gewonnen. It's gained a maturity of sound and of quality. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als halt wir beide, als wir Kinder? Weißt du, was es heißt, sich zu erinnern in unserem Alter? Familie, Kindheit. Nichts war so, wie wir es jetzt erinnern. Absolut gar nichts. Die ganze Vergangenheit, unsere Vergangenheit, ist reine Erfindung. Science Fiction. Naja, ich wollte damit sagen... Deine Erinnerung ist sowieso auch auf Mono eingestellt. Da ist nur eine halbe Kiste voll. Hey, du schubst mich dauernd in die Gosse. Ich habe Schlagseite nach rechts. Schlagseite nach rechts? Ja, seit dieser berühmten Ruhnacht. Ich glaube immer, ich gehe geradeaus und plötzlich merke ich, dass ich langsam nach rechts schwanke. Anfangs war es im Winkel von 45 Grad und jetzt sind es fast 90. Das ist das Gehirn. Das Gehirn ist abhängig von der Stirnhöhle. Und die Stirnhöhle, die empfängt Befehle von der eustachischen Röhre. Und wenn die eustachische Röhre von Keith Moon und seinem Schlagzeug zertrümmert worden ist, dann heißt das, dass mein Gehirn nur innere Ohrsignale von einer Seite empfängt. Und die Beine bewegen sich nicht geradeaus, sondern schräg. Ja, sowas. Ja, ich habe nicht eine dieser Modediagnosen wie Alzheimer oder Parkinson. Nein, mir fehlt einfach nur eine Dimension. Weil The Who mein scheiß Ohr bearbeitet hat. Hör mal, kann ich also morgen mit dir rechnen? Ausgeschlossen. Ich fliege morgen nach Hause zurück. Was soll das? Fuck! Du springst in ein Flugzeug keine 5 Minuten, nachdem ich dir einen Hilferuf geschickt habe. Du kommst den ganzen Jetlag-Weg hierher, wie der liebe Bruder, den ich aus meiner Kindheit wiedererkenne. Und im Geiste durchsuche ich noch immer einen Haufen von altem Müll. Müll? Was für Müll? Familie, Vater, Mutter, du hauptsächlich. Du bist ein Fremder, ein E.T. Ich brauche davon Abstand. Wie bist du dann überhaupt 1000 von Kilometern hierher gekommen? Um mir die Beine zu vertreten. Ah, jetzt hör zu. Märchenonkel. Ja, so nenne ich dich ja immer. Ja. Nach all den Jahren wirklich vergessen, wie du heißt. Scheißegal. Du kennst mich sowieso nicht. Ich hab verdammt Schiss. Schiss? Wovor? Du kriegst eine Rente. Du wirst nicht verhungern. Was soll ich denn den ganzen Tag machen? Ich brauche das Geld nicht. Ich brauche die Rente nicht. Nein, nein. Ich brauche die verdammte Kontinuität. Ich will nicht in ein schwarzes Loch springen, ins Unbekannte. Das Einzige, was ich kann, ist Fahrstuhlersatzteile verkaufen. Irgendwann vor 30 Jahren oder länger ist das sowas wie ein Teil von meinem Körper geworden. Das war meine einzige Hilfe, um durch den Tag zu kommen. Ja, ja, ja. Keine Fragen, keine Zweifel. Meine Existenz, die lag klar vor mir. Ich war komplett. Nur alles war so scheißperfekt, dass ich irgendwie vergessen habe zu kämpfen. Für mich selber gerade zu stehen, wie du gesagt hast. Dann haben mir die Scheiß-Hu die letzten Fünkchen Mut ausgetrocknet. Ich kann dieses höllische Tribunal morgen nicht ganz allein bewältigen. Ich brauche dich. Warum sollte ich? Wozu brauche ich diesen ganzen Ärger? Vor 50 Jahren bin ich abgehauen, um ihm zu entkommen, um mich so weit wie möglich von einem Leben zu entfernen, das ich versehentlich geboren war, einer biologischen Familie, die irgendwie im Widerspruch zu meiner Mentalität stand. Kleinbürger, Stalinisten. When I think back to the first time in my childhood, when I saw that face, I thought right then, that's a real good-looking boy. Während dieser ganzen Zeit habe ich meine eigene Haut umgestaltet, mir eine neue DNA geschaffen. Und jetzt war ich also gefangen in dem Zeitlupenstrudel meines großen Bruders. Ein totaler Alien. Ja, wir hatten eine kurze Kindheit miteinander geteilt. Na und? Und jetzt ein paar kurze Stunden dessen, was die Franzosen höflich das dritte Lebensalter nennen. Aber alles dazwischen, ein halbes Jahrhundert, fehlte. Und es gibt keinen Weg zurück für Gefühle. Nicht für ihn. I'm surprised that anyone could go deaf in the middle of Barbara O'Reilly, because the middle is the quietest bit. Barbara O'Reilly ist ziemlich sanft, sagt Roger. Sag das meinem toten Ohr. Don't cry, don't raise your eye. It's only teenage wasteland. The beginning and the end are quite loud. Ja, der Anfang und das Ende sind heftig. But the middle is very quiet. Aber der Mittelteil ist sehr sanft. You know, don't cry, don't raise your eye. It's a very quiet passage with, you know, sung with pathos. So that's the quiet bit. So it wouldn't have been that that made you deaf. Das kann doch nicht das gewesen sein, was dich taub gemacht hat. Wie bitte? Meint Roger. Let's get together. Setz dich da drüben auf die rechte Seite. Wozu? Damit du nicht hörst, was ich über dich sage und keinen Ärger machst. Und Hals, Maul. Was wirst du über mich sagen? Eine der 200.000 Versionen der Wahrheit. Welche? Die, die ich in dem Moment erfinde. Was soll das? Da drüben kann ich nichts hören und ich weiß, dass Sie über mich sprechen. Ich schalte jetzt mein rechtes Ohr ein. Oh. Es ist doch mein Prozess, oder? Und weiter? Ob Sie es glauben oder nicht, in den über 50 Jahren, in denen dieser Herr für unsere Firma gearbeitet hat, hat er niemals etwas anderes getan, als immer zu Fahrstuhlersatzteile an unsere Stammkunden zu verkaufen, von denen Generationen längst tot sind. Während er weitergemacht hat, als würde die Welt stillstehen. Er zeigt keinerlei Ehrgeiz oder das Verlangen nach irgendeiner Veränderung. A working class hero is something to be. Es ist mir furchtbar peinlich, der Mediatorin kostbare Zeit zu stehlen. Aber nach dem, was Sie schildern, erscheint er als treuer Gewinn für Ihre Belegschaft. Ja, niemand bestreitet das. Aber genug ist genug. Ich raufe mir die Haare. Ich kaue an meinen Fingernägeln. Ich gehe jeden Morgen zitternd zur Arbeit und denke, mit welchem Unsinn wird diese Person heute ankommen? Entschuldigen Sie, dass ich das sagen muss, aber ich leite ein Unternehmen, kein Altersheim. Meine Damen und Herren, hohes Gericht. Wer sind Sie überhaupt? Der Anwalt. Ganz offen gesagt, bin ich in all den Jahren, in denen ich solche Fälle bearbeitet habe, niemals einem 75-Jährigen begegnet, der darum kämpft, seinen Job wiederzukriegen. Er ist wie eine traurige Figur aus einem Charles Dickens-Roman. Wenn Sie ernstlich irgendwelche Gegenargumente haben, fassen Sie sich kurz. Wir wollen alle dringend Mittagessen gehen. Was soll das? Ich möchte einen Zeugen aufrufen. You know, you got to Woodstock and there's half a million people in front of you. You think, 'Cause I've got to reach the back of that crowd with these amplifiers over here. I need nicht some so more. Laut. So it's got to be louder. It's got to be louder, sagt mein Zeuge. Wer spricht da? Well, I'm Roger Daltrey. Who are you? Who am I? Die Mediatorin, who are you? I'm a singer of a band called The Who, for my sins. So, das reicht jetzt. Abschalten. Ich kapiere gar nicht, was der hier auf Englisch redet. Er sagt, Roger Daltrey sagt, dass die Band in Woodstock gezwungen war, lauter zu spielen, weil eine halbe Million Kids dort waren, die Lautsprecher nicht genug Power hatten. Was ist Woodstock? Wie auch immer. Was wollen Sie damit sagen? Was hat das mit diesem Fall zu tun? Das versuche ich Ihnen zu erklären. Mein Klient ist das klassische Opfer von überlautem Rock'n'Roll, der Musik des Totalitarismus, des barbaren Blitzkriegs gegen unsere Trommelfälle. Ein weiteres Opfer der großen eustachischen Röhrenverschwörung des 20. und 21. Jahrhunderts. Ja, genau. Wenn er nicht fähig ist, seine Aufgaben korrekt zu erfüllen, kann man ihm dafür nicht die Schuld geben. Und wer ist daran schuld? Baba O'Reilly. Warum muss das so verdammt laut sein? Roger Daltrey sagt es. The music kind of demanded it. The music kind of demanded it. Die Musik will es so. Und warum? There was a lot of anger. In, you know, protest comes from the streets. We were still just out of the streets. We weren't wealthy as we are today, but we were better off than when we were working in the factory. Wie mein Zeuge, Roger Daltrey, dem Gericht dargelegt hat, hat er selbst in seiner Jugend in einer Fabrik gearbeitet, bevor er eine Multimillionär-Rock-Ikone wurde. So we still had that anger in us. And, you know, the music kind of demanded the volume. Aber selbst dann ging er mit Wut an die Arbeit. Wenn er und seine Band auf die Bühne gingen, mussten sie laut spielen, um diese Wut abzureagieren. Ja, diese Rock'n'Roll-Wut ist eine Volkskrankheit geworden. Denn sie bringt unmäßige Klangverstärkung und den Gehörmord einer ganzen Generation mit sich. Aber gleichzeitig ist diese umgeleitete Wut, die Rock'n'Roll-Rage, ein Mittel, um die täglichen Demütigungen von Menschen wie meinen Klienten zu bekämpfen. Soziale Demütigung am Arbeitsplatz. Demütigungen der Familie, sexuelle Demütigung. Darum muss die Musik so laut sein. Out here in the field, I fight for my meals. I get my back into my living. Yeah, yeah, yeah, yeah. Darum muss die Musik so laut sein, um die Verachtung der Bosse, der Straßen, der Ungerechtigkeit, die Demütigungen durch Ausbeuter und durch Leute wie Sie, die hier sitzen, zu übertönen. Diese Band, The Who, ist berühmt dafür, ihre Instrumente auf der Bühne zu zertrümmern. Aber diese Instrumente sind nur der Ersatz für ihre Schädel, meine Damen und Herren. Um Himmels Willen! Das reicht jetzt. Ich verliere die Geduld. Hat die Geschäftsführerin noch irgendwelche abschließenden Argumente? Oh ja, jede Menge. Aber das Stärkste von all dem, meine Damen und Herren, ist, dass dieser Angestellte ein lebender Dinosaurier ist. Ein Unternehmen im 21. Jahrhundert hat keinen Platz mehr für Leute wie ihn. Er benutzt keinen Laptop für seine Verkaufsprotokolle. Nur einen Bleistift. Man hat mir gesagt, dass er zu Hause noch immer Musik mit einem dieser Geräte hört, die man in Antiquitätenläden findet. Und schließlich, und das ist der Gipfel, wenn ich ihn anrufen muss, ist er absolut unerreichbar, weil er alle seine Geschäftsanrufe aus einer Münztelefonkabine tätigt. Falls er eine findet, die noch funktioniert. Denn es macht mich fassungslos, es überhaupt auszusprechen. Er hat kein Handy. Oh, ja. Und Sie, der Herr. Wir sind alle willens, Sie anzuhören. aber wir müssen verstehen, was mit ihnen los ist. The Exodus is here. Oh, bitte nicht. The happy ones are near. Let's get together before we get much older. Und weiter? Naja, was soll ich sagen? Ich bin ein Dinosaurier, wie mein Boss hier sagt. Es gibt keinen Platz für mich in Ihrem Jahrhundert. Und mein Bleistift, er ist wie ein alter Vertrauter. Das ist eine Verbindung zwischen meinen Fingern und dem Werkzeug. Sowas gibt's nicht mehr in Ihrem Unternehmen. Ich trage kein Hörgerät, nein, Lady Boss. Weil ich in Wahrheit froh bin, dass meine Welt wieder mono ist. Einfach in der Mitte. Ich bin gezwungen, mich anzustrengen, meinen Körper zu benutzen, um über den Tag zu kommen. Ich suche nicht nach Abkürzungen, wie Sie es in Ihrem Leben machen. Und der lange Weg zur Telefonkabine, dann Münze in den Schlitz, ähnlich wie bei der Jukebox. Und man weiß nie, ob es der Mühe wert war, ob jemand abhielt oder nicht. Das ist Zufall. Freiheit. Hören Sie, ich gestatte niemandem, mein Risiko zu mindern, mir meine Mühen wegzunehmen, mich zu zwingen, aufzuhören zu arbeiten, wenn mein Körper sagt, I don't need to fight to prove I'm right. I don't need to be forgiven. Yeah, yeah, yeah, yeah. Genug jetzt! Genug! Nein, nein, noch nicht. Wissen Sie, was es heißt, ein totes Ohr am Kopf rumzutragen? Dieses hässliche Stück Haut, das keinem menschlichen Zweck mehr dient? Was wollen Sie verdammt nochmal von mir und meinem armen fucking Ohr? Vielleicht sollte ich es abschneiden, hey, nein, eine Weihnachtsschachtel einpacken und ihr schenken, wie heißt der Typ noch? Van Gogh. Wie der? Genau. Dies ist die Parabel von zwei Brüdern, die beide zum Lebensschluss kommen, mit zwei Schwertern, vier Fäusten und drei Ohren. Es war natürlich ausgeschlossen, dass Mono gewinnen würde. Aber der Form halber musste er ein paar Tage auf die Entscheidung warten. He's crawling up my wall. Black and hairy, very small. Hey, Märchenonkel. Dieses kleine Verhör sollte doch das Ende unserer brüderlichen Bürgerkriege sein. Hm? Was meinst du? Lass uns doch der Vergangenheit in den Arsch treten. Lass uns auch zum Geburtstag wieder anrufen. Schau, auf diese Weise gewinnen wir den Prozess und wir werden wieder Geschwister. Und es hängen keine offenen Rechnungen mehr über meinem Kopf. Vergiss es. Ich verschwinde jetzt aus deinem Leben. Du bist schon längst aus meinem rausgeflogen. Das war, als ich ihm den Arm umdrehte und ihn über ein oder zwei Grenzen zu einem piekfeinen Büro in Camden Town, London Northwest One brachte, um meine offene Rechnung zu begleichen. Mussten wir wirklich hierher kommen? Ich muss ihn ins Auge schauen, ins Ohr schreien. Ich aber nicht. Warum brauchst du mich überhaupt? Wegen dem fucking Englisch. No, I've canceled it till next week, Jules. Da ist er. Keith Moon. Der Schlagzeuger, endlich. Keith Moon ist längst abgekratzt. Wie? Nicht Keith Moon? Und an wem soll ich mich jetzt rächen? I'm Roger Daltrey. And who are you? He said you are who? No, he asked who are you? Who? You. He said who are you? But we are not who, he is who. Who is who? Him is who, that's who. Keith Moon, der Schlagzeuger. No, we don't. Nochmal, Keith Moon pinkelt schon seit Jahren Regentropfen aus der Schlagzeug-Valhalla herunter. Auch schon vor deinem Ohrtrommel-Konzertabend. Yeah, yeah. So. He is who? Oh, yeah, yeah. Yeah, he is who. But who is he? Well, I'm Roger Daltrey. This ridiculous fellow you see here, Roger. he lost his hearing in one ear at one of your concerts. And who are you? You could say I'm the ear he lost, the left one. Wonderful. but only temporarily. I know I damaged my hearing from it being too loud. I'm sure probably damaged a lot of people's hearing. But what can you do? Was hat er gesagt? Er sagt, er hat sein eigenes Gehör ruiniert, weil er so laut gespielt hat. Yeah. Oh. Well, I mean... Worüber lacht er dann? It's all about your hearing. And our hearing, all of our hearing's suffering now. We're all a bit deaf, we're all on hearing aids. Es geht ums Gehör. Die sind alle taub geworden. Sie tragen jetzt alle Hörgeräte. Hey. Die ganze Band? Keith Moon auch? For the first 25 years of my career, I would actually hear myself singing, maybe one night in 10. The rest of the time I couldn't hear a thing. It was just it was like singing to a jet engine. Er konnte sich in all den Jahren nicht einmal selber singen hören, weil sie so laut gespielt haben. Es war wie einem Düsenjet vorzusingen. Excuse me, and what's about with my Ohrtrommel? I want my fucking ear zurück. No, we don't. I think we have to apologize to our audience. We don't play as loud as we used to. We were mad. Keine Entschuldigungen. Sie spielen nicht mehr so laut wie früher. Sie waren wahnsinnig. Okay, I get it. But is there anything, maybe, Roger, you could say to my brother about his lost ear before we go? What would I say? Any kind of consolation? He came all this way to kill you. he came a long way to hear this from you. Just one little word. Well, sorry. You were sorry? Well, I mean... Und er lacht schon wieder. We were all in the same boat. And obviously, you're a bit younger than me, but I don't think you lost your hearing at a Who show. Was sagt er jetzt? Wir sind alle alt geworden und können nichts mehr hören. Niemand. Nichts. Er auch nicht. Ja, ich weiß. Aber er glaubt nicht, dass du bei einem Who-Konzert auf einem Ohr taub geworden bist. Was soll das fucking heißen? Er glaubt das nicht. If you had lost your hearing at a Who show, you would have lost both of your ears. Not one of them. Wenn du bei einem Who-Konzert taub geworden wärst, dann auf beiden Ohren. Ende. Mein allerletzter Monolog aus meiner Monographie. Ich habe seither nichts mehr von meinem Bruder gehört. Keinen Pieps. Jetzt ist wieder Funkstille. Natürlich hat er seinen Prozess verloren und gezwungenermaßen mit 75 endgültig aufgehört, Fahrstuhlersatzteile zu verkaufen. Nicht so hastig, Märchenonkel. I'm free! I'm waiting for you to follow me. Ich habe ebenfalls gehört, oder bilde ich es mir nur ein, dass er jeden Morgen um 8 Uhr zur Arbeit erscheint und seine täglichen Runden macht. Natürlich sind die Fahrstuhlfirmen gewarnt worden, ihm nichts mehr abzukaufen. Ja, ich mache weiter. Auch jetzt mit fast 80 und mit meinem stumpfen Bleistift in der Tasche. Für alle Fälle habe ich indirekt erfahren. Oder bildest du es dir nur ein? Aus einer seltsamen Laune der Natur heraus waren wir dazu verdammt schreiend, aus dem gleichen Mutterleib zu kommen. Aber in Wirklichkeit waren wir zwei völlig fremde Küken. Unser Schicksal trennte uns unwiderruflich. Wir sind nicht einmal dazu bestimmt, einander zu vermissen, wie es getrennte Brüder könnten. Ich Geschichtendieb, der ich bin, war nur ein Weilchen froh darüber, mich für einen flüchtigen Moment einschleichen zu können, seine Geschichte zu klauen. Und diese Geschichte... Mono, wie mein Bruder während eines Konzerts von The Who auf einem Ohr taub wurde. Präsentieren zu können. Die neue Single von David Zane Meyrowitz. Mit André Jung als Mono und Graham F. Valentine als der Fabulierer. In weiteren Rollen Justine Hauer, Tatjana Klasing, Bianca Hauder und Roger Daltrey in person. Halt, halt, stopp die Musik. Es ist noch nicht vorbei. Roger Daltrey hat neulich seinen Fans in Las Vegas verkündet. And I advise you all, you rock and roll fans, take your fucking earplugs with you to the gigs. Er riet seinen Fans, ab jetzt Ohrenstöpsel zu den Gigs mitzunehmen. Ja, und so habe ich ihn am Ende doch dazu gebracht zu reagieren. Nur 50 Jahre zu spät. Ich, Mono, nur weil ich ihn besucht habe in Camden Town, London, wegen meiner Ohrtrommel. Ja, so habe ich am Ende der Menschheit etwas Gutes getan. The trouble is these things that I wear now, because I'm very, very deaf. Sogar mit einem Hörgerät, sagt er, ist er sehr, sehr taub. Und der Gipfel. If only we know when we were young, at this age, we're lip-reading. Der las von unseren Lippen ab, als wir ihn besucht haben. Der konnte kein einziges Wort hören. Lippen lesen, Lippen lesen. Fuckaroo! Technische Realisation: Benno Müller vom Hofe, Christian Bader, Günther Kasper und Steffen Jahn. Regieassistenz: Jasmin Scheffler. Regie: David Zane Meyrowitz. Wie wär's mit einer Schlussvision? Ich denke mir einen Epilog aus. Wir sind alle uralt geworden und können nichts mehr hören, wie Roger Daltrey sagt. Nichts. Totale Stille auf den Albtraumstraßen der Welt, weil niemand nichts mehr hören will. Niemand. Auf den Straßen lauter alte Leute, Flüchtige der 60er Jahre, Weltverbesserer, greise Umstürzler, die sich noch immer weigern, im virtuellen Universum vereinnahmt zu werden. Mono hält seinen Bleistiftstummel in die Höhe wie eine Standarte. Brave old world. Tommy, can you hear me? Und wir sind alle so verdammt taub und gezwungen, wie Roger Daltrey, Lippen zu lesen. Und die ganze Menschheit ist nur noch auf der Welt, weil wir keinen Sound mehr haben, um einander zu unterdrücken, zu demütigen. Tommy, can you hear me? Nur Millionen und Milliarden von Lippen, die die Millionen und Billionen von Geschichten teilen. Und Millionen und Milliarden von Augen, die sie hören. Can you? Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie: Martina Müller-Wallraff.